Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Ich glaube, ich muss niesen. Ich gucke gerade auf TLC. Mein Leben mit 300 Kilo. Respekt, Respekt. Also ich komme ja schon fett vor und naja, ich habe die letzten paar Monate 10 Kilo zugenommen, die ich auch irgendwie wieder runter haben muss. Und ja, ist halt nur ein bisschen schwierig. Obwohl ich wirklich den ganzen Tag fast nichts esse. Ne? Also ich habe kein Hungergefühl, aber ist diese scheiß Schlafwandlerei abends. Ne? Da werde ich wach und dann plündere ich den Kühlschrank und ja, und das kratzt auch schon sehr an meinem Selbstwertgefühl. Und ja, ab und zu fühle ich mich dick fett, ab und zu nicht. Und ja, ist alles nicht so nicht so einfach. Aber das hier, mein Leben mit 300 Kilo, gibt ja auch noch, glaube ich, mein Leben mit 400 oder 500 Kilo, gibt es, glaube ich, auch noch auf TLC. Aber Respekt, Respekt. Also wenn ich so dran nachdenke, so vor 10 Jahren, wo ich hier nach Oldenburg gezogen bin. Ich habe ja noch alle meine alten Jeans und so. Da komme ich gerade mal mit dem rechten Bein rein, ne, wo ich damals wirklich komplett reingepasst habe. Also das geht ja ab und zu auch schleichen. Ne? Auf einmal bist du dick, fett. Und obwohl ich ja, ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie ich den Satz anfange. Möchte ja, dass meine Partnerin schlank ist. Ne? Also schon dünn, schlank. So maximal. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ah, 65 Kilo maximal. Aber es muss halt passen. Und deshalb, und da geht irgendwie mein Handy und mein zweites Handy. Und man sagt ja immer, wer schön sein will, muss leiden. Ne? Und ich habe auch gar keinen Elan, Bock oder Ausdauer, wie früher wirklich 3, 4 Stunden zum Training zu fahren. Mittlerweile mache ich so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Training und den Rest dann Sauna. Ne? Also mit 3 Gängen, 4 Gängen. Und um mich zu entspannen, aber so zum Training habe ich eigentlich fast gar keine Lust mehr. Ne? Und, aber ich muss was tun, ich muss was tun. Ich fühle mich ja selber in meiner Haut nicht mehr wohl. Und ja, wie gesagt, ich muss morgen mal meinen Vermieter anrufen. Und muss mich ja nochmal über ein, zwei Leute beschweren. Weil ich sehe das ja nicht mehr ein, was hier im Haus abgeht. Und viel, also sie sind zwar ab 8 Uhr da, aber meistens erst ab 9 Uhr erreichst du jemanden. Da ist auch eine Frau, mit der ich öfter schon telefoniert habe. Eine ganz sympathische Stimme. Und da ist noch ein Mann und eine andere Frau, die keine sympathische Stimme hat. Und ja, wie gesagt, ich muss, obwohl es ist eigentlich vorbei, sich für die Sommerfigur aufzuarbeiten, hinzuarbeiten. Und ich brauche halt eine Partnerin, wo ich mal ein bisschen knutschen kann. Und man sagt ja auch, Sex macht schlank. Und halt, obwohl der Sex ist für mich nicht so wichtig, ne? Aber ein bisschen knutschen, ein bisschen spazieren, ein bisschen Gassi gehen oder so. Einfach ein bisschen kuscheln. Ne? Ich esse den ganzen Tag nichts. Jetzt habe ich mir gerade wieder Spaghetti. Cingolini. Mit Puten, Hackfleisch, Bolognese gemacht. Und die esse ich dann kalt. Und dann, ich hoffe nicht, dass ich die diesen Abend aus dem Kühlschrank plündere. Will jetzt versuchen, wieder mit dem Rauchen aufzuhören. Das ist alles nur, ich habe früher immer gesagt, das ist eine Kopfsache. Ne? Aber ich, mittlerweile fällt es mir schon schwierig, das durchzuziehen. Ich habe die Zigaretten ja gefressen. Und Sobald ich morgens früh mein Frühstück, kalten Kaffee, 5 Zigaretten, geht direkt mein Kreislauf in die Höhe und ich schwitze wie ein Schwein. Und ich muss also das definitiv in den Griff kriegen. Habe heute meine letzten 3 Zigaretten weggeschmissen und ab heute Mittag. Und so ein bisschen Drang verspüre ich ja doch zum Automaten zu gehen. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ja, und deshalb, ich muss das durchziehen und sage, ist alles nur eine Kopfsache. So, jetzt gleich ein bisschen Grill den Hänsler gucken, vielleicht morgens zum Sport, ich weiß es aber noch nicht. Und ja, in diesem Sinne, Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen, ich bin raus. Ciao. Moment. Nee, das ist. Gestelltes Gehen will ich nicht, aber Moment, da kommt einer. Ach, so ein halber. Gute Nacht, ich bin raus. Ciao.